Gute Unterhaltung beim Blockcast mit Stefan und René. Hallo und herzlich willkommen zur 79. Ausgabe des blog.über.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Herzlich willkommen. Und ja. Wir machen heute so lange Sendung, bis eine S-Bahn kommt. Bis eine S-Bahn kommt. Das kann lange dauern. Das war ein Insider und alle Berliner haben den verstanden. Auf genau. Jeden Fall. Wir sitzen nämlich auf einem S-Bahnhof. Und auf einem U-Bahnhof. Und auf einem U-Bahnhof. Ach, das ist so ein Kombi-Bahnhof. Ja. Und das ist ein ganz besonderer Bahnhof, weil das ist der einzige Bahnhof in Berlin. Der? S und U-Bahn am selben Bahnsteig halten, in dieselbe Richtung. Aha, wie außergewöhnlich. Und den nutzt du ja auch jeden Morgen, oder hattest du mal genutzt? Genau, ist auch ein sehr junger S-Bahnhof, ne? Den gibt's erst seit die U5 20 Jahren, genau. Hat die S-Bahn dann eigentlich aufgehört oder ging die? Nee, die ging auch nicht so weit. Haben sie die U5 und die S-Bahn parallel verlängert? Den Bahnhof gab's hier nicht. Ja, ist klar, aber als sie dann. Aber die S-Bahn gab's schon. Echt, wo ist denn die hingefahren? Na, Strausberg, so wie immer. Ach, dann war so eine lange Station. Vom Biesdorf bis Kreuzdorf war nix. Aha. Genau, aber ein sehr schöner Bahnhof, ein sehr praktischer, weil man spart enorm viel Zeit im Berufsverkehr. Beim Umsteigen, ja. Ja. Bestimmt. Und bei Fernfahrt fällt mir ein, die S-Bahn wird jetzt auch ersetzt durch Regionalzüge. Was? Ich habe gehört, man muss jetzt mit Regionalzügen innerhalb von Berlin fahren, um von A nach B zu kommen, weil die S-Bahn Ostbahnhof und Zoo nicht mehr fährt. Genau, das ist ja seit dieser Woche, also wenn ihr den Podcast hört. Es ist schon eine Weile her. Seit der Woche, genau. Fahren in der Stadt zwischen Ostbahnhof und Zoologischengarten keine S-Bahn. Und da bleibt als einzige Alternative der Regionalverkehr. Das Geräusch, was jetzt kommt, ist keine S-Bahn. Kann man die eigentlich akustisch voneinander unterscheiden? Ja, definitiv. Ich kann mit Augen zu U-Bahn fahren und kann dir sagen, was die nächste Station ist. Na gut, die Station kenne ich auch auswendig. Aber eine U-Bahn erkennt man schon am Fahrgeräusch. Und manche sogar am Fahrgeräusch erkennt man manchmal sogar die Zugnummer. Das ist auch ein schönes Spiel. Du meinst den Modelltypen? Ja, den sowieso, aber auch jetzt von diesem Zug. René würde sagen, das ist der gelbe Zug, aber ich sage, das ist ein H-Zug. Warum? Weil das von der H-Serie ist. Ja, dann erkennst du auch nur die Serie, nicht die Zugnummer. Die Zugnummer ist das, was zugeteilt wird, wenn der Zug was hinten drauf steht. Lager verlässt, oder? Auf diesem steht zum Beispiel 5043. Ja, okay. So. Gut. Wir haben aber, bevor wir es vergessen, unser Gewinnspiel noch. Genau, da müssen wir auf jeden Fall drauf hinweisen. René hat mir auch was mitgebracht. Ja, genau, stimmt. Soll ich ja dazu in der Zeit. Wollen wir mal fragen, wie sie den S-Bahn-Streik findet? Ja, genau. Die S-Bahn-Probleme ist ja kein Streik. Und zwar haben wir eine kleine japanische Puppe, nimm die mal. Wie hießen die doch gleich? Unakuzin oder so. Ja. Das Orakelpüppchen, genau. Die ist ja niedlich. Ja, pack mal aus. Ist ja wie so eine Matroschka. Genau, sieht aus wie eine Matroschka. Ist da so zugespeist? Nee, das ist nicht zugespeist. Du packst selten Kinderspielzeug aus, ne? Hier an der Seite kann man das aufmachen, das Karton. Echt? Soll ich sie dir auspacken? Nein. Und zwar... Das ist ja zugeklebt. Na, erstmal den Stein. Ach so, unser Gewinnspiel. Ihr könnt eine dieser Puppen gewinnen. Zwei Stück haben wir zur Verfügung gestellt, gekriegt zur Verlosung von kamikaze.de. Ja, ihr findet nochmal einen Beitrag dazu. Da seht ihr auch das Püppchen. Da ist ein bisschen erklärt, wie es funktioniert. Und was müsst ihr tun, um die zu gewinnen? Ganz einfach, ihr schickt uns eine Frage per Mail, eine Ja- oder Nein-Frage. So wie es schon einige gemacht haben. Suggestivfragen, ne? Ja, Nein-Fragen. Ja, Suggestivfragen. Und wir sammeln, jetzt muss unten das Fädchen rausziehen. Warum? Das ist der Batteriekontakt. Wir sammeln dann quasi die ganzen Fragen, werfen die in einen Topf und ziehen. Und dessen Frage wir ziehen, derjenige gewinnt so ein Püppchen. Ist ja einfach. Ist einfach, ne? Was muss man dafür tun? Und dann stellen wir der Puppe die Frage, habe ich doch gerade erklärt, und die Frage schicken. Ja, und am besten, es gibt mehrere Möglichkeiten. Die günstigste ist über das Kontaktformular unter blog.über.de oder ihr schickt eine Mail an... Nun steht übrigens ein S. Ja, blog.über.de, ne? Was mal? Die brauchst du denn? Die kannst du in der Hand behalten, die brauchst du nicht hinstellen. Ach so? Ja. Stell die einfach mal hin. Okay, und jetzt, warte mal, du musst hinten einschalten. Ach so. Jetzt nickt sie einmal zur Begrüßung, jetzt frag mal. Einfach was fragen? Sie hat schon Nein gesagt. Findest du das toll, dass wir hier auf dem S- und U-Bahnhof sind? Ja, sie hat einmal genickt. Es gibt, wenn sie zweimal nickt, heißt das definitiv ja. Wenn sie einmal nickt, heißt das ja. Wenn sie einmal mit dem Kopf schüttelt, nein. Und zweimal definitiv nein. Findest du das, Stefan? Sie nickt schon. Ja. Man muss schneller die Frage stellen. Sie sagt ja. Findest du S-Bahn-Streik eigentlich cool? Nein, findest du nicht cool. Hey, Tatsache, das funktioniert. Wo ist denn die Verbindung zu dir dann? Du steuerst das doch. Steuere ich dich? Sie nickt. Ja, sehr cool. Also macht echt total viel Spaß. Man kann es den ganzen Abend mit verbringen. Ja, sie nickt. Gleich doppelt. Ach, zweimal sogar. Definitiv, ja. Kommst du heute Abend mit zu mir? Sie nickt zweimal. Definitiv, ja. Ich nehme dich auch mit. Super. Ja, wenn, ihr könnt ja Freunde werden, packt sie am besten in die Schachtel. Ich habe leider nicht rausgefunden, wie man sie ausschaltet. Aber ich glaube, wenn sie eine Weile nichts hört, ist sie von alleine ruhig. Es ist nur so ein Drücker. Bei uns ist die Batterie auch schon alle. Ach so? Ja. Ja, nette Sache. Ja, also wie gesagt, eure Chance zu gewinnen, einfach eine Mail schicken, mehr müsst ihr nicht machen. So einfach ist das. Ja, ich denke mal, man muss einfach nur den Stöpsel wieder hier in den Hintern schieben. Er kann so die Batterien... In den Hintern schieben, in den Stipsel. Kannst du die Batterie rausnehmen? Tolle Technik. Ja, ich habe ja noch was für dich. Dankeschön. Oh, jetzt gibt es da nochmal geschrieben. Black Stories spielen neues. Das heißt, für alle Black Stories-Hörer gibt es demnächst mal eine Story aus der Edition Real Crimes. Das klingt nach Kriminalität. Nach echten kriminellen Stories, ja. Für Krimi-Fans genau. Ich bin mal gespannt. Aber eigentlich sollten wir nicht in unserem Podcast Werbung für den Black Stories Podcast machen. Machen wir nächstes Mal Black Stories Podcast. Genau, weil der Black Stories Podcast hat definitiv mehr Zuhörer. Dankeschön, René. Er braucht sich nicht bei mir zu bedanken. Ah, du hast es bei mir gebracht. Ich habe es nur mitgebracht. So, ich habe meine Kiste wieder eingenommen. Ja, du kannst jetzt wieder halten. Na toll. Ja. Neuigkeiten letzte Woche. Ich wollte noch eine Story von letzter Woche erzählen, da waren wir bei Yvonne gewesen, ne? Ja. Und zwar, wie ich durch Twitter einen Eiskaffee bekommen habe. Hattest du doch erzählt, oder nicht? Nee, habe ich nicht erzählt. Nee? Nein. Ich bin mir sicher, dass also, du das erzählt hast. Meine Schwester liest auch meinen Twitter-Account, twitter.com/s6523 und wir standen an der Haltestelle und ich hatte getwittert, dass ich gerne einen Eiskaffee trinken würde und wie wir bei ihr ankamen, dann ein Eiskaffee da. Ich habe gerade ein Déjà-vu-Erlebnis, weil ich bin mir definitiv sicher, das habe ich in die Shownotes geschrieben. Echt? Ja. Ja, gut. Aber dann noch was aus von der letzten Woche. Letztes Mal Urlaub gehabt? Ich glaube, es war lange her. Also ich habe noch meinen kompletten Urlaub fast. Ah, du weißt, wo wir hier sind. Da hast du ja gesagt. Ja. Eine Sache von letzter Sendung noch mit Sony. Ich habe mal recherchiert. Ah. Es ging nur darum, dass ich behauptet habe, der Erfinder von dem Sony Walkman wäre ein Deutscher. Und es gibt Tatsache, das kann man selber mal recherchieren. Und zwar gibt es ein Patent von 1977, das ist von Andreas Pavel. Ja. Und der hat den sogenannten Stereo-Belt sich patentieren lassen, was im Prinzip die... Grundidee eines Walkmans darstellt. Und der hat sich lange mit Sony gestritten und 2004 hat sich Sony außergerichtlich mit einem Vergleich geeinigt und Sony hat aber nicht gesagt, was dort an Geld geflossen ist. Stillschweigen. Genau. Und wenn ich mich recht entsinne, war es sogar auch erst nach dem Tod des Sony-Gründers. Mhm. Ja, aber ich bin nicht ganz sicher. Und auf jeden Fall, Insider sagen, es sind einige Millionen Euro sind geflossen. Ach so. Also möglicherweise ein Eingeständnis, aber wie gesagt, in der Öffentlichkeit ist es nicht bekannt. Ich glaube, der Pavel ist jetzt auch wieder aktiv, weil er auch der Meinung ist, dass der iPod von Apple quasi ein Walkman ist und somit die Patentrechte verletzt. Ein moderner Walkman. Ja. So, einmal eine gute Idee gehabt, super und Geld verdient. Ja, du hattest auch behauptet, dass es keine Kassetten und keine richtigen Walkmänner mehr gibt. Die Behauptung nehme ich jetzt zurück. Ja, wollte ich doch meinen. Also Walkmänner im Laden habe ich jetzt wirklich eh... Und die sind nicht billig, habe ich gesagt. Also auf jeden Fall gibt es die noch, also wer will. Schöne Geschenkidee zum nächsten Geburtstag. Ne? Einfach mal einen Walkman mit einer Kassette schicken. Ja. Oder einfach mal was Sinnvolles schenken, zum Beispiel... Glühbirnen mit LEDs drin, habe ich mir jetzt geholt. Bei Glühbirnen mit LEDs, ja. Eine Glühbirne, also Glühbirnenfassung und dort sind 48 LEDs drin und statt 30 Watt verbraucht die jetzt nur 2,8. Das ist doch schön. Die leuchtet, die kann man 3 Jahre anlassen, habe ich dem Werbetext entnommen. Aha. Nee, Quatsch, 3 Jahre ist Blödsinn. Man kann sie 1 Jahr laufen lassen und bezahlt ungefähr 3 Euro Stromrechnung. Das ist doch gut. Ja, finde ich auch. Naja, ist schon ein Unterschied. Aber die Glühbirne kostet auch. Ich schätze. Einmalige Anschaffungskosten, die wird nicht billig sein. Die hat 48 LEDs drin, es gibt auch mit 24. das weiß ich nicht, was da... 12,75 € oder sowas, 13 €. Das ist ja noch harmlos. Aber finde ich auch okay. Ich habe mir zum Testen eine genommen. Kaltweiß, man hat mir zwar abgeraten Kaltweiß. Von Kaltweiß, aber... Und wie schnell geht die an? Die ist sofort da, sind dann okay, LED. In voller ist, ja, genau, die ist genau. Sofort da. Und Kaltweiß, muss ich sagen, macht sich sehr gut um Arbeitsplatz. Und wie ist es, wenn du reinguckst? Kannst du machen. Sie wird noch nicht heiß. Okay. Also wir hatten das Problem... Na, LED-Licht wird ja nicht heiß. Ja, ne? Die Lampe, die wir vorher hatten, das ist so eine Metalllampe gewesen und die war immer kochend heiß. Wie so eigentlich, die hat so Klappen wie so eine Film... kennst du diese Filmleuchten? Diese mit den vier Klappen dran? Ja. So eine ist es. Und die war immer kochend heiß gewesen und du konntest die Klappen nicht bewegen und jetzt kannst du die Lampe halt auch anfassen. Endlich. Das ist gut. Ja, also sehr zu empfehlen. Ja, und auch zu empfehlen ist natürlich unser Podcast zum Thema Lampen und... Genau, stimmt, da wollte LEDs ich noch hin. Und was wir hatten. Ja, ja, war doch mal ein guter Tipp, können wir mal wieder erwähnen. Kann man mal wieder sich anhören. Genau. Ja, wir haben übrigens viele neue Hörer, habe ich mit dir gekriegt. Echt? Die wollen an der Stelle, will ich dich auch mal grüßen. Die wollen gegrüßt werden. Nee, wollte dich nicht so sagen, ich wollte sagen, ich wollte sie mal grüßen. Ja. Achso, naja, nenn doch mal ein paar Namen. Nee, ich habe es an den Download-Zahlen gemerkt, dass es viele neue sind. Aber ich weiß auch von Leuten, und wir wollen ja jetzt keine Hörer hervorheben, wenn man sich hier irgendwie im Mittelpunkt spielen will. Wir behandeln ja alle gleich. Genau, wenn man sich im Mittelpunkt spielen will, hat man selber die Möglichkeit. Über das Kontaktformular. Und du kannst jetzt die Kontaktmöglichkeiten nicht. Na gut, dass ich mir die ausgedruckt habe. Und zwar, wenn ihr euren Senf bei uns abgeben wollt oder irgendwas zu sagen habt zu den Themen, die wir hier bereden oder auch nicht, ist kein Problem, dann schreibt uns eine E-Mail an blog@juba.de. Oder nutzt das Kontaktformular im Blog bzw. die Kommentarfunktion. Und René hat nämlich sein Handy schon in der Hand und ich hoffe, es gibt keine Störgeräusche. Aber die Wette, naja gut, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Kennt ihr ja aus den letzten Folgen. Oder ruft uns an unter Berlin 030 202 36803 und zwar von 0 bis 24 Uhr, 7 Tage die Woche. Echt? Ich gehe aber nicht ran. Nein, da geht unsere Sekretärin ran, natürlich. Wenn ihr die hören wollt... Ja. Also tatsächlich eine Frauenstimme auf dem Anrufbeantworter. Natürlich. Ja. Da haben wir uns nicht lumpen lassen. Genau, da haben wir also, naja. Keine Kosten und Mühen gescheut. Definitiv. Ich habe hier vorhin übrigens auf S-Bahnsteig, Frankfurter Allee, haben wir uns ja getroffen. Oh, nach Gehör ist das eine U-Bahn. Ja. Da haben wir, da steht eine Waage ja. Und da steht so dran, so ist so eine ältere Waage mit Kartenausgabe. Mhm. Und in dieser runden Scheibe, wo der Zeiger ist, steht drin, keine Kartenausgabe. Ach, aber auch in derselben alten Schrift. Jetzt weiß ich nicht, welches alte das... Hast du das mal probiert? Das hätten wir doch mal machen können. Wenn wir mal einen Podcast machen, wo so ein Ding ist, dann stellen wir uns mal auf. Bewegen wir uns mal. Zahlen wir aus der Kasse. Genau, und wir machen das so, wir nehmen dann die Karte und die Hörer müssen raten, wer schwerer ist. Ja, wer uns kennt, der wird es ja nicht einfach, nicht gerade einfach haben, das herauszufinden. Genau. Deshalb machen wir einen Podcast. Das hat in Berlin eröffnet. Oh, warte mal, ich hab's gewusst. Ja? Ja, und jetzt haben wir wieder die Situation, dass René mitten in der Sendung gestört wird. Wir sind gerade mitten in der Sendung. Ja, echt schlimm. Dann macht er nicht so fest los. Seine Mutti wieder, ist ja furchtbar. Ich bin Hudefall. Nein, war natürlich nur ein Scherz. Wie, kannst du bitte vorbeikommen? Wir hören mal rein. Ja. Naja, eigentlich doch langweilig. Ja, was hatten wir noch? Nochmal zum Thema S-Bahn. Gutas. Unser Begrüßungsthema. Da haben wir natürlich auch Gutas. ein Oder was bei S-Bahn? Bei S-Bahn. Ja, nein, wenn es zu S-Bahn noch was gibt. Ich wollte ja auf unseren Beitrag hinweisen, den wir im Blog haben. Und da haben wir jetzt auch eine Umfrage drin. Und da hat sich nach jetzigem Stand so der Großteil der User eingepegelt auf die Meinung, dass dieser Zustand, was jetzt mit der S-Bahn ist, eigentlich unvorstellbar ist, dass es in so einer Großstadt Berlin, wie Berlin passiert. Da waren noch Meinungen, die ich gar nicht verstanden habe. Da waren irgendwie ja auch Stimmen für nö, ist doch in Ordnung, kann doch mal passieren. Ja. Also ich finde, sowas kann nicht passieren. Eigentlich darf es nicht passieren. Ja, ja, also jetzt, ich habe es ja auch in dem Kommentar geschrieben, stell dir mal vor, als Unternehmen in der Privatwirtschaft genau. Leistest du dir sowas. Dann bist du weg vom Fenster. Ja. Ja, aber ehe die Bahn hier ihre ganzen Schienen eingepackt hat und die Gabel ist dauernd. Genau. Aber jetzt stell dir mal vor, wir hätten nicht den Vorteil von Berlin. Stell dir vor, die U-Bahn gehöre auch zur Deutschen Bahn. Dann hätte jetzt dasselbe Problem. Ja. Aber da wird einmal bewusst, was Monopol bedeutet. Ja, genau. Ein klassisches Beispiel. Ja. Ja, ein Glück für Leute, die auf die U-Bahn ausweichen können. Genau. Ne? Spiel erstmal dran. Beim letzten Mal hatten die Leute, die auf die S-Bahn ausgewichen sind, Glück gehabt. Genau. Und ich hatte ja auch in dem Beitrag geschrieben, wer jetzt überall immer auf die S-Bahn schimpft, auch bei der U-Bahn gab es vor ein paar Jahren einen ähnlichen Fall. Zwar nicht in dem Ausmaß, wie er jetzt bei der S-Bahn ist, aber da gab es auch eine Zeit, wo viele Züge in der Werkstatt bleiben mussten. Achso, nicht die Streiks, okay. Nein, die kommen ja noch. Ich kann mich dunkel erinnern. Ich denke mal, da gibt es nächstes Jahr wieder Streiks, ne? Bestimmt. Da ist ja der Tarifvertrag zu Ende. Achso, ja, nochmal. Also mitnehmen. Nee, schließlich wohnen wir in Berlin, da wollen wir auch was erleben. Und ja, finde ich sehr langweilig. Und wie gesagt, es ist so eine tolle Touristenattraktion. Also wo kannst du sowas noch erleben heutzutage? In welcher zivilisierten Großstadt? Da musst du nach Japan oder nach Indien fahren, um so eine Zustände zu erleben. Du arbeitest doch am Alex, René. Das kann man ja mal sagen, das wissen ja auch viele. Ja. Ist doch schön, wenn du dann deinen Besuch durch einen Alex, über einen Alex führst und sagst, da fuhr meine S-Bahn. Ja, genau. Zur Zeit fährt er nicht. Und die Leute, die da auf dem Bahnsteig stehen, die haben noch nicht mitgekriegt, dass da keiner mehr fährt. Okay, das wird ja nicht passieren. Ja, das nennt man dann Geisterbahnhof anscheinend, ne? Ja. So ist das, ja. Sehr schön. Hast Hutas. Du noch was? Ja. Was sind das? Ja, hör doch auf. Hutas. Hutas hat in Berlin eröffnet. Im Tiergarten. Ach so, irgendeine Ladenkette oder was? Hutas? Das ist das amerikanische Fast-Food-Restaurant für Männer schlechthin. Hutas? Ja, würde ich dir empfehlen, mein Ich glaube, ja, irgendwie habe ich es schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was das ist. Du wirst von sehr knapp angezogenen Damen bewirtet. Ja. Ja. Dann kann ich es ja nicht kennen. Genau, ich war noch nicht da gewesen. Ach so, aber du würdest gerne mal hingehen. Ach, angucken würde ich mir das schon. Wegen den Damen natürlich, nicht wegen dem Essen. Einfach wegen der Atmosphäre dort. Ach so. Nee, auch wegen dem Essen natürlich. Also ich esse ja gerne amerikanisches Fastfood. Ja, also das amerikanische Fastfood hättest du jetzt gar nicht sagen brauchen. Ja. Genau. Ich habe heute eine ganze Melone gegessen. Aha. Und habe danach gerülpst. Ach so. So viel Wasser ist da drin. Aber das habe ich auch getwittert. Also wenn man einen Twitter-Account liest, dann ist das jetzt nichts Neues. Aber was anderes Neues, ich bin gestern Dampfer gefahren. Ach. Ja, ich war gestern 3 Stunden auf der Spree unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich den Umstand, wie ich dazu kam, schon erzählt hatte. Nein, weiß ich nicht. Meine Gesundheitskasse hat mich eingeladen. Echt? Denk dran, mach keine Werbung. Das ist ja Werbung, wenn jetzt für deine Kasse... Ich sag ja nicht, wie sie heißt. Okay. Nee, die hat mich angerufen. Die Gesundheitskasse, natürlich. Da weiß man ja es nicht... Es gibt keine Krankenkassen. Was ist das für ein Name? Hä? Krankenkasse heißt es doch nicht mehr, oder? Das heißt ja auch Hustentropfen und nicht Anti-Hustentropfen. Okay, ist ja auch wurscht. Ja. Auf jeden Fall, meine Gesundheitskasse hat mich angerufen und hat gesagt, Sie sind neu Mitglied und wir würden Sie gerne zu einer Bootsfahrt einladen. Und dann habe ich gefragt, ob ich irgendeine Heizdecke kaufen muss oder so. Ja. Ich sagte, nö, ich durfte auch Begleitung mitnehmen. Und dann bin ich mit einer Freundin gefahren, ja. Weil Julia keine Zeit hatte, weil Julia arbeiten musste. Und 3 Stunden durch Berlin. Die Strecke war mir zum Teil schon bekannt durch meine Bootsfahrten jetzt in den letzten Tagen. Ja. Und es gab Sekt bis zum Abwinken. Es gab hier Fleischspieße mit Ananas und Honig. Es gab kleine Canapés und es gab nur Wasser. Vom Feinsten. Also war echt wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war eine wunderschöne Tour. Mhm. Es war und das Wetter machte da auch richtig Glück. Super Wetter gewesen. Und ich muss sagen, irgendwie habe ich jetzt in der letzten Zeit durch die Bootsfahrten das Gefühl bekommen, dass auf dem Wasser halt echt ruhiger zugeht. Also man darf ja auch nur... Echt, da ist nicht so hektisch wie auf den Straßen? Ja, überhaupt nicht. Also ja, keiner hupt und also so. Also ich finde es wirklich eine sehr, sehr entspannende Geschichte. Überholt, ohne zu blinken. Ja, vielleicht liegt es so ein bisschen daran, dass auf der Spree nur 10 Kilometer pro Stunde fahren. Wäre da auch mal eine Maßnahme für die Stadt. Und an manchen Stellen sogar nur 8. Hm? Und es gibt extrem hohe... Wellengänge. Nee, Strafen. Strafen. Achso, ja gut. Ich denke mal, die kontrollieren auch sehr viel. Gerade weiß ich gar nicht. Ich habe gehört, es soll schwierig sein, das zu messen. Na gut. Ja. Wollen wir erstmal Musik machen und nach der Musik weiterreden? Weil ich glaube, wir sind schon ganz schön... Ja, machen wir das. Lassen wir die U-Bahn hier noch raus. Hören wir ein bisschen was aus dem Podsafe Music Network. Genau. Und das heißt jetzt Mivio.com. Mivio.com. Und danach hören wir uns wieder. Genau, dann bis gleich. Und dann gibt es noch ein paar Infos zum Bootfahren. Alles klar. Es regnet. Ja. Verdammt. 46th Street on this Brooklyn bound. Stand clear the closing doors now. Pen keeps me company as the train fills with bands of Chinese woman selling DVDs. So, wir sind zurück. Jetzt sind wir mal ganz kurz leise, vielleicht hört man's. Das sind authentische Hintergrundgeräusche. Nein, wir können ja mal sagen, also nach den 33 Grad heute am Mittag. Echt, war so warm? Es war heftig heiß. Haben sich heftige Gewitter entladen. Ich habe mich gewundert, warum du heute im Borat-Bikini gekommen bist. Ja, im Büro ist ja warm. Die Kollegen freut es wahrscheinlich. Ja. Die Kolleginnen. Ja. Da sind jetzt ein paar Kündigungen eingegangen. Genau. Und jetzt regnet es hier so ein bisschen. Ja. Ja, vorhin hat es heftig geschüttet und gedonnert und gestürmt. Ja, also ich habe mehrere Blitze, ich habe aus dem Fenster geguckt dann und ich habe mehrere Blitze gesehen und gleichzeitig Donner gehört. Also es war richtig heftig und dicht und... Ich dachte schon, ich komme nicht mehr nach Hause. Naja gut, das dachte ich nicht, aber es ist Wahnsinn, was das Wetter so zu bieten hat zurzeit. Ja, und bei unserer Bootsfahrt war es nämlich auch so gewesen. Ja. Also wir haben ja auch mit der Firma, mit ein paar Geschäftspartnern eine Bootsfahrt gemacht und da waren wir auf der Spree und da hat es auch geschüttet wie aus Gießkannen. Siehst du? Ja. Ja, das war ja so ein Tag, wo immer mal Sonne und dann wieder Regen und dann ganz wieder Sonne. Komisch, extrem wechselhaft, ne? Ja. Ja, also wie gesagt, um nochmal die Bootsgeschichte auch abzuschließen, ich kann es jedem nur mal empfehlen, das einfach mal zu machen. Mit dem Boot zu fahren. Einfach mit dem Boot zu fahren, einfach auf die Spree. Da fällt mir der Rettungsschwimmer wieder ein. Ach Mensch, den wollten wir ja mal einladen. Ja, haben wir vergessen. Wo ist unsere Redakteurin? Ja, ich weiß nicht. Ja, und kleiner Tipp noch, je kleiner das Boot, desto mehr schaukelt es natürlich auch. Liegt wohl an der Physik. Ja, und es gibt wohl auch motorbetriebene Boote, die man ohne Führerschein fahren kann. Wobei ich mir das schwer vorstelle. Bis in einer gewissen Klasse. Ne? Weil, ja, aber ich weiß es nicht. Das hat wahrscheinlich mit der PS-Leistung zu tun. Ist ja wie beim Motorrad wahrscheinlich auch, ne? Nur das Problem ist, auf dem Wasser gelten auch Verkehrsregeln. Und die, muss ich sagen, sind gar nicht so einfach. Gerade wenn es so um Schleusen und so geht. Also da kann man sich nicht einfach so frei bewegen. Da muss man schon ein bisschen Hintergrund wissen. Das ist wie mit dem Fahrrad. Da brauchst du ja auch keinen Führerschein. Aber kannst am Straßenverkehr teilnehmen. Ja, sollte man auch die Schilder kennen. Da habe ich gestern auf der Heimfahrt im Zentrum ist eine Dame auf ihrem Fahrrad gefahren, die hatte keinen Helm auf, fuhr aber wie ein Auto irgendwie zwischen der zweiten und dritten Spur. Ja. Also die anderen werden schon bremsen. Unvorstellbar. Ja. Ich habe so auf Fenster so runtergemacht und habe ihr gesagt, dass sie zumindest einen Helm aufsetzen sollte. Ja, also ich finde das... Und wie hat sie reagiert? Na, sie hat so getan, als wenn sie mich nicht gehört hat, glaube ich. Das sind die schlimmsten Autofahrer. Ist ja auch wurscht. Ich habe übrigens gestern bei der Bootsfahrt auch noch mit einer Freundin eine Story gehört über jemanden, über eine Bekannte, die ich schon bestimmt 15 Jahre nicht gesehen habe. Und die hat mir halt die Todesumstände des Vaters dieses Mädels erzählt. Und das war schon eine sehr krasse Geschichte. Gut, da man diejenige nicht kennt, kann ich ja auch sagen, was da passiert ist. Der ist gestolpert zu Hause, hat sich den Kopf aufgeschlagen und lag 4 Wochen tot in der Wohnung. Und keiner hat es gemerkt. Und der Hund lag tot daneben, weil der es verhungert. Das ist natürlich die Story strahlend. Hat sie mir erzählt und sie sagte, ach so, und dann kannst du ja mal bei Stay Friends, siehst du sie auch, wie sie jetzt aussieht, wie sie sich verändert hat und so. Und ich bin halt abends ins Bett und konnte halt nicht schlafen. Dann dachte ich auch, na, dann guckst du dich mal kurz an den Rechner und machst du mal irgendwas, um den Kopf freizukriegen und hab halt mal geguckt, hab sie nicht gefunden. Und habe dann so ein bisschen so rumgestöbert bei Stay Friends und bin dann doch auf sie gestoßen und habe mir die Bilder halt angeguckt. Und als ich heute früh auf Arbeit gefahren bin, stand ich... Entschuldigung, die U-Bahn. Achso, nein, René hat nur so getan. Jetzt, wo es spannend wird. Nein, stand ich am roten Rathaus an der Ampel, meine, das ist die U-Bahn leer. Ach, die fährt doch nur bis Kaulsdorf. Und ich gucke neben mich und da steht die neben mir. Ach so? Ja. Ich denke, die ist tot. Nein, ihr Vater. Ach so, ihr Vater, ja. Aber so Zufälle gibt es ja. Und nach 15 Jahren, ich habe sie dann gleich angesprochen. Und wie hattest du mit ihr zu tun? Das war jetzt eine Kollegin oder was? Nee, vor 15 Jahren, Stefan. Wie alt war ich denn vor 15 Jahren? Na warte, da haben andere schon mit ihrer Ausbildung angefangen. Ja, aber wir noch nicht. Dann warst du vielleicht sogar noch... Also ich habe sie... So richtig zu tun hatte ich mit ihr. Ja, richtig zu tun hatte ich mit ihr vielleicht vor knapp 20 Jahren. Ja, nee, das ist schon zu viel. 15 Jahre schon. Ja, ich kenne sie aus dem Sandkasten. Ja. Naja, und sie hatte eigentlich war mehr eine Freundin von meiner Schwester. Und ich habe sie dann halt angesprochen und sie hat mich angeguckt und gleich, René, und hat gleich nach meiner Schwester gefragt. Aber ich fand es schon außergewöhnlich, diesen Zufall. Ne? Ja. Ja, das ist so, ne? Weil man ewig. Ja. Ich denke sogar, hätte ich sie nicht ange- hätte ich mir die Bilder nicht angeguckt, wäre das nicht passiert. Wäre sie mir gar nicht aufgefallen. Nee, das dann wäre sie mir gar nicht aufgefallen. Ach so rum, okay. Ja gut, jetzt war es noch also frisch im Gedächtnis. Ich habe sie, ja, ich hatte sie erkannt, also sie hat sich jetzt nicht doll verändert, aber wahrscheinlich wäre, ja, vielleicht sind wir schon dreimal über den Weg gerannt. Ich hab's nicht ja, jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Ja, wahrscheinlich, ja. Naja. Genau. Das ist eine Geschichte, die werde ich noch meinen Enkeln erzählen. Hm? Ja. Wann kommen welche? Schon soweit? Nee. Und dann ist mir noch eine Geschichte passiert, die werde ich bestimmt auch meinen Enkeln erzählen. Ich rufe, weil wir gerade, Julia und ich, bei der Fotogeschichte so ein paar technische Probleme mit dem Labor haben. Hm? Also die irgendwo aus mysteriösen Umständen werden manche Bilder, die wir am Rechner bearbeiten, kommen als seltsamer Druck raus. Und jetzt hatte ich mit Fujifilm telefoniert, die der Hersteller dieses Labors sind. Also ein Labor ist jetzt eine Maschine, ne? Ja. Also Mini-Lab heißt das. Das ist so eine Maschine, die halt Fotos entwickelt. Und hatte halt mit dem Fujifilm telefoniert. Und um rauszufinden, weil dann auf das Foto wurde auf der Rückseite eine Kennung gedruckt bei manchen Bildern. Und ich weiß nicht, wie das zustande kommt und wollte es halt versuchen rauszufinden. Und ich rufe bei Fujifilm an und da geht einer ran ans Telefon und sagt, und tschüss. Der hebt ab und tschüss. Ja. Und ich denke, ey, du rufst das ja ist Kundenservice. Ja, du rufst ja in einer großen Firma an und dann wirst du so. Und aber der hat nicht aufgelegt. Und ich sage, hallo? Hallo? Und er, ja, und tschüss. Achso, dein Name ist Unschiss. Der hieß so. Achso. Und ich sage, ja, irgendwie so Unschiss oder so. Ich sage so, Entschuldigung, ich habe ihn verstanden, Unschiss. Und hat er gesagt? Nee, hat er nichts weiter gesagt. Ich weiß nicht, ob ihm das öfter passiert. Ja, wahrscheinlich. Ja. Genau. Manchmal glaube ich, du denkst dir das halt nur aus. Du, manchmal denke ich dir aber auch. Ja. Du bist nicht normal, also ganz ehrlich. Ganz ehrlich, René, ja? Ja, wenn man nichts macht, kann man nichts erleben, Stefan. Ja. Nee, nee, nee. Gut, du wolltest noch irgendwas über deinen Michael Jackson-Typ erzählen. Menderes. Ja, ne? Ja, wenn ich nicht aufpassen ich dachte, würde. Ja, gut. Also nee, Michael Jackson ist tot, das hatten wir ja geklärt. Wie? Vor zwei Wochen. Ja. Und, in der Zwischenzeit ist eigentlich nicht viel passiert, außer diese riesen Trauerfeier, ne? Ja, die ich mal ehrlich gesagt richtig scheiße fand. Ja? Ich fand die langweilig. Ich dachte, sowas gucke ich mir an. Na, ich dachte... ich habe mal reingesappt, aber... Ja, ich dachte, oh, man guckt mal rein, aber ich fand es wirklich schlecht. Also, ja. Muss ich sagen, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, schlecht organisiert. Da haben sie sich ja am nächsten Morgen dann auch alle die Mäuler zerrissen, so? Ob das jetzt gut oder schlecht war. Gerade die Szene, wo dann... Die Tochter dann die Tochter, wieder. Genau. Mir sofern ist ja gar nicht schwarz. Wie geht denn sowas? Ein Wunder der Natur. Aber ich glaube, Michael Jackson hat doch auch immer gesagt, nee, er hat nichts an der Haut machen lassen, die ist so. Naja, ein genetischer Defekt. Ja, Menderes ist doch hier Deutschland sucht den Superstar Michael Jackson. Den kannst Jackson. Nur du kennen. Wieso? Den kennt doch jeder. Wer interessiert sich denn für den? Der hat sich doch so in die Medien gespielt. Ja. Dass man, ich habe es durchs U-Bahn-Fernsehen bin ich darauf aufmerksam geworden. Da stand nur Menderes auf der Neverland Ranch. Ranch? Ranch. Ranch. Festgenommen. Genau. Ja, und dann hatte ich halt mal im Internet geguckt, was da nun war. Und hat sich rausgestellt, also stand dann so, er hat ein Loch im Zaun entdeckt. Ja. Ich würde sagen S-Bahn. Ja. Ja. Sieht man ja auch. Man hört es aber auch aus der Richtung. Wenn ihr, ihr müsstet jetzt... Jetzt kommt immer von rechts. Vor euch? Nee, rechts geht ja nicht. Wir sind ja rechts. Jetzt kommt die U-Bahn. Jetzt hört man von der anderen Seite die U-Bahn. Ja, hört sich schon anders an. Nee, habe ich dann gelesen, der hat ein Loch im Zaun entdeckt, ist dann rauf, hat Fotos gemacht und ein Fernsehteam hat ihn dort wieder rausgeholt oder hat den, ja, so ein Zufall. Den Securities gesagt, wer er ist. Ja. Ja, jetzt frage ich mich erstmal, wie kommt Menderes, wenn man das mal so verfolgt hat, der ist ja eigentlich, kann er nichts, hat keinen Job, ne? Und hat demnach auch kein Geld. Wie kann der sich leisten, wo war die Trauerfeier? LA? Los Angeles, ja. Staples Center. Wie kann er, genau, Staples Center. Wie kann er sich das leisten, dorthin zu fahren, frage ich mich. Und warum RTL ist zufällig ein. Genau, und warum ist zufällig ein Team dort? Und dann ist es auch noch RTL gewesen. Ja. Da sage ich doch. Ein Schelm wäre böses dabei. Genau. Denke. Zumal wohl irgendwie habe ich glaube ich auch so am Rande irgendwas gelesen, dass RTL mit ihm so ein Videotagebuch geführt hat oder was. Dann, wenn man seine Webseite besucht, der verkauft Platten, der verkauft T-Shirts. Ja. Und ich wette, also ja, man ist kennt auch ja, nur eine Marionette. Man hört ja vom Hören sagen, die Knebelverträge der DSDS-Mitglieder. Nein, echt? Ne? Und ich würde fast behaupten, da hängt der wohl auch mit drin. Also das ist ein RTL-Produkt. Ja, natürlich. Ne? Der wird doch bei jeder Staffel noch mal da zu sehen sein beim Cast. Ja, ja, und deswegen vermute ich mal, da wird RTL ihn wohl hingefahren haben. und RTL wird das Loch im Zaun geschnitten haben. Ja, genau. Birgit Schrohwange persönlich. Nee, Frauke Ludwig meine ich. Frauke Ludwig. Mit den Zähnen hat sie es in den Zaun gebissen. Genau. Ja. So ist es. Naja, genau. Das ist mir während der U-Bahn-Fahrt noch eingefallen vorhin. Mhm. Da kann man mal sehen, was für ein Niveau die U-Bahn hat. Ja, dieses Fenster. Dass sie schon darüber berichten. Ich habe auch schon versucht, da reinzukommen. Das, ja, wie denn? Das nicht so aufwendig sein. Ja, so mit Pressemitteilungen. Ach so. Ich habe noch keinen richtigen Kontakt dorthin gefunden. Ist ja auch sehr viel Werbung dabei mittlerweile. Also, natürlich, so finanziert sich das Ganze wahrscheinlich. Genau. Ja, weil die Fahrpreise zu billig sind. Ja. Eigentlich müssten die noch höher werden. Ey, du, ich schäme mich jedes Mal, wenn ich für 60 Euro eine Umweltkarte kaufe. Ja. Da schäme ich mich jedes Mal, dass ich nur so wenig zahle. Ja, weil hochgerechnet auf dein Gehalt ist es ganz schön wenig. Ich finde, Fahrkarten sollten prozentual zum Gehalt berechnet werden. Weil man nutzt sie ja auch vom Weg zur Arbeit. Wie viel Prozent vom Gehalt? Wie verdienst du gleich? 60 Euro sind ja schon fast im zweistelligen Bereich. Okay, den muss man jetzt nicht verstehen. Ja, die alle Mathe. Jetzt wisst ihr, warum wir hier noch Podcasts machen müssen und, genau, und nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen. Ja, wir verdienen da kein Geld damit. Mit dem Podcast? Nee. Nein, stimmt. Ja. Ganz im Gegenteil, wir geben ja ständig Geld aus. Aber wir haben doch heute Werbung für die S-Bahn und U-Bahn gemacht. Das stimmt. Ja. Stefan, du nimmst Kontakt zur S-Bahn auf und ich zur U-Bahn. Genau, nur weil ich keine erreichen. Die sind alle in der Werkstatt. Aber wir kloppen ja demnächst wieder eine Menge Geld auf den Kopf. Ach so? Schon wieder? Party. Nee, da muss ich nochmal aufs Konto gucken, das geht nicht. Party, Party, Party. Mhm. Ja, wer dabei sein will und noch keine Einladung hat, einfach mal eine Mail schicken. Ja. Günstig ist, in Berlin zu wohnen. Übrigens, du hast doch hier einen Knopf an deinem Hemd. Ja, ich habe den obersten Knopf, aber jetzt zwischen fehlt einer. Weißt du, wie bekloppt das aussieht? Warum? So gehst du zur Arbeit, ja? Schäm dich. Hast du keine Frau? Ich trage das Hemd offen, dass der Knopf fehlt, sieht man gar nicht. Ist doch widerlich. Wenn Julia das antört, na gut. Weil du spitz dabei wirst. Ich hoffe, dass der Podcast bald zu Ende ist, damit der Anblick erspart wird. Das kriege ich die ganze Woche nicht mehr raus. Aber klotzen die ganze Zeit da rauf. Ey, du sitzt ja nur mal ich vor mir. Ich gucke dir auch nicht die ganze Zeit auf deine behaarten Beine. Beim letzten Podcast hast du dich wenigstens noch rasiert vorher. Ja, nur weil du dir nicht leisten kannst, eine kurze Hose anzuziehen. Wieso kann ich mir nicht leisten? Ich muss einen seriösen, ordentlichen Eindruck in der Firma machen. Deshalb ziehst du so ein Hemd an, schon klar. Was schönes Eindruck. Wo warst du denn stehen geblieben? War das gerade was erzählen? Gib die Matroschka wieder her. Ja, vergesst nicht. Also wir verlosen in der Aufzeichnung der nächsten Sendung verlosen wir die Orakelpüppchen. Ja. Natsukin? Natsukin, glaube ich. Ja, das Orakelpüppchen. Also richtig. Bis 1. August habt ihr die Chance. Am 1. August zeichnen wir auf. Ja? Dann eventuell sogar mit einem Hörer. Aber wir wollen nicht so viel verraten. Ja. Okay. Am 1. August zeichnen wir auf. Und bis da. Oh, das ist ein Udek. Das ist die Heidekrautbahn. Und eine U-Bahn kommt jetzt. Oh, hier ist jetzt Action. Jetzt hier nochmal zum Schluss. Das war NEB übrigens, der Heidekraut-Express, die Heidekrautbahn. Habe ich gesagt. Mit so einem Zug bin ich mal mit Leo gefahren nach. Ja. Wo will der immer nicht mehr hin jetzt? Wo ist. Da ist so ein Rathaus. Köpenick. Nein, irgendwo weit weg. Ja, jede Stadt wird ein Rathaus haben. Ach ja, stimmt. Ah, ich weiß es nicht mehr, ich hab's vergessen. Nein, ich bin neulich mit dem Interconnex gefahren zum ersten Mal. Nur nach Leipzig. Ich bin auch mit dem Interconnex. Das war doch der eben. Nein, das war kein Interconnex. Aber der sieht so aus, oder? Und ich muss sagen, naja, du bist blau-weiß. Also, ja, so eine private Bahn. Mit Toilette drin. NEB. Ja, ich bin mit Interconnex gefahren. Ey, wie hieß denn das nächste Mal, wo ich hingefahren bin? Tja, hat wohl keinen Eindruck hinterlassen. Doch, nicht Halberstadt. Aber in der Nähe. Heiligenstadt. Hä? Da kommt unsere Programmiererin, kam daher. Ja, schön. Ich kenne keine Programmiererin. Ah, doch. Aus unserer gemeinsamen. Ach so, die meinst du? Die unsere Programmiererin? Welche Programmiererin meinst du denn? Die vorher ein Mann war. Keine Ahnung. Was? Die vorher ein Mann war? Ja, ne, weiß ich doch. Aber ich weiß ja nicht, wo die herkam. Ach so, okay. Egal, irgendwo bei Halberstadt. Ja. Ich mit diesem Zug gefahren. Ist ja auch wurscht. Du erzählst einem, die vorher ein Mann war. Ne, war sie doch. Egal. Das ist doch kein Geheimnis. Nein. Ja. Und nächste Woche reden wir über Renés Geheimnisse. Ja, nächste Woche, wie gesagt, also in zwei Wochen dann die Auflösung. Also schickt fleißig E-Mails, aber bitte nur jeder eine. Ja. Wir kontrollieren die Namen und IP-Adressen. Genau. Und ja, macht mal. Genau. Damit wir einen vollen Topf haben. Sagt euren Freunden noch Bescheid, euren Eltern, genau. Verwandten, genau. Bekannten. Genau. Dann könnt ihr so ein alles, was Orakelpüppchen haben. Eine Frage zu stellen. Ja. Ja. Und ich sage mal so, die Profis sprechen natürlich ihre Frage ein. Das könnt ihr trotzdem machen, ja, zusätzlich. Ja. Sprecht eure Frage auf den Anrufbeantworter. Genau. Und dann spielen wir sie live ein und wir sagen euch, wie die 100 Zucchini, 100, das Orakelpüppchen, es steht nicht drauf. 100 Zucchini, steht da drauf? Ja, wie die 100 Zucchini reagiert. Ja. Die oder das? Der ist ja weiblich. Es ist ja wohl eine Waldfee. Ah. Das kann man bei Kamikaze durch nachlesen. Mhm. Ja, wie gesagt, das ist den Beitrag, den haben wir in den Shownotes verlinkt unter blog.über.de. Schaut einfach mal rein. Ja. Und wir drücken euch die Daumen, dass ihr gewinnt. So machen wir das. Ach, siehst du, ich wollte noch erzählen, als ich vorhin mit der U-Bahn, wo wir uns getroffen haben, da stand neben mir so ein nicht-europäischer Mitbürger. Ein Ausländer halt. Ja. Ein nicht-europäischer Mitbürger. Ja. Und der hatte die ganze Zeit an seiner Gürteltasche so rumgebracht. Da hast du gesagt, jetzt zieht er hier. Nee, nein. Ich habe gedacht, der hat ein Loch in der Gürteltasche zum Hosenstall. Ach, und hat deswegen noch rumgefummelt. Nein. Und dann hat er die aufgemacht und da hat er einen fetten Batzen Geld gerollt drin gehabt. Welche Farbe, grün sind welche Scheine? Keine Ahnung. Grüne, große? Weiß ich nicht. Was stand für eine Zahl drauf? Ich komme immer durcheinander. Ich kenne auch nicht alle Scheine. Nee, das waren, ich glaube, das sind 200 Euro. Ja, kann sein. Die gelben sind... Weiß ich nicht. Also ich weiß, wie 1.000-Euro-Scheine aussehen. Die sind definitiv nicht grün. 500-Euro-Scheine sind lila. Ich weiß es nicht, weil mit so einem Schein hantiere ich für gewöhnlich nicht. Ja, egal, auf jeden Fall hat der so fett Geld in der Tasche gehabt, ja. Hm? Aber der sah. Da hast du ihn gleich angesprochen. Nee, der sah so aus, als könnte das Geld locker verteilen gegen die ganze Bahn. Also genau. Der war so aufgepumpt. Er hat das wieder eingesteckt und hat seine Mutz rausgeholt. Nee, der hat es ja schon so gemacht, dass man es nicht sieht, aber dadurch, dass ich neben ihm. Hat er nicht YouTube noch gemacht? Konnte ich natürlich voll auf das Binden gucken. Ah, schon und der Batzen Geld. Ja. Er hatte schon überlegt, ob ich ihn zum Kumpel mache und mit ihm erstmal einen trinken gehe. Ja, muss er aufpassen, wenn es jetzt enger wird in der U-Bahn. Ja. Gut. Sehr schön. Ja, dann haben wir ja im Prinzip die Stunde wieder gut rumgekriegt. Genau. Die S-Bahn fährt auch, haben wir jetzt festgestellt. Ja. Unsere Bahn kommt in einer Minute. Echt? Nee, meine nicht. Die fährt sogar durch. Ach, du fährst mit der S-Bahn? Ja. Ach so. Genau, ich verabschiede René gleich in die Bahn. Ich mache dann einen auf Uli Zelle. Insider kennen ihn ja. Ich kenne Uli Zelle nicht. Nein? Nee. Dann können wir die Zeit auch noch füllen. Wie? Wir können ja noch was singen. Nee, irgendwas hat mir gerade noch eingefallen. Ja. Aber ist auch egal. Genau. Was heißt ZAT? Da steht ein Schild. ZAT, während die U-Bahn jetzt kommt. Ich weiß nicht. Sag es schnell, ich muss in die Bahn. Zugabfertigung durch Triebfahrzeugführer. René, ich danke dir für diese tolle Sendung. Ja, ich auch. Wir verabschieden uns von euch. Wir sehen uns in zwei Wochen. Deine U-Bahn kommt noch gar nicht. Ach, die kommt noch gar nicht. Oh, so eine Panik. Aber ich muss schon mal, es blinkt. Ja, ja, okay. Und dann, wenn du dich so aufhörst, dann Zeichen, da kannst du mal einen Beitrag drüber machen. Okay, kann ich machen. Schnell rein. Vielen Dank, bis in zwei Wochen. In zwei Wochen. Tschüss. So, bis dann. Wir machen jetzt Schluss. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle zwei Wochen neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog.juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Dieses Podcast zum Nachlesen auf blog.juba.de.